Ricke und Yvonne heirateten in Havanna, bekamen 17 Kinder und begannen ein Kneipenkombinat aufzubauen. David wurde Pressechef des Botanischen Gartens und Jürgen emigrierte nach Nordrhein-Westfalen und wurde FDP-Generalsekretär. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.